Und das Lied heißt Maya Lehmann und mein Freund Maya. Und wir waren immer fröhlich und wir waren quietschfidel. Mein Freund Maya, mein Freund Lehmann und auch ich. In den besten Lokalen verkehrten wir. Mein Freund Maya, mein Freund Lehmann und auch ich. An unserem Tische trafen wir ein Mädchen lieb und fein. Mein Freund Maya, mein Freund Lehmann und auch ich. Wir luden sie zum Tanze ein. Mal tanz Maya, mal tanz Lehmann, mal tanz ich. Als das Tanzen war zu Ende, brachten wir sie schnell nach Haus. Mein Freund Maya, mein Freund Lehmann. Und zu Hause angekommen, zogen wir sie langsam aus. Mal zog Maya, mal zog Lehmann, mal zog ich. Nach 9 Monaten schickt das liebe Kind einen Brief. Einer Maya, einer Lehmann, einer mich. Denn da stand geschrieben, dass wir Papa worden sind. Papa Maya, Papa Lehmann, Papa ich. Dem Richter gesteht sie, dass mit jedem sie verkehrt. Mal mit Maya, mal mit Lehmann, mal mit mich. Und so hat der Herrgott sie mit Drillingen beschert. Eins für Maya, eins für Lehmann, eins für mich. Und nun mussten wir nun zahlen 180 Deutsche Mark, 40 Maya, 50 Lehmann, 90 ich. Aber das nächste Mal passen wir eben besser auf. Mal pass Maya, mal pass Lehmann, mal pass ich.